Sonntag morgen mal keine Eile aufzustehen, doch nicht mit dir. Wie gern würd ich mich jetzt nochmal umdrehen. Du stehst am Bettrand, ziehst die Decke einfach weg und mir wird kalt. So werd ich nicht mal wochentags geweckt. Ich rieche den Kaffee, bevor ich etwas seh. Du sagst, Frühstück im Bett macht diesen Tag perfekt. Typisch du, wie du lachst, immer zu, sowas machst. Ich verdiene.